die Radiofritzen am Nachmittag, am Freitag. Und es ist langsam merkt man, dass es ein bisschen unruhig wird. Wir haben hier unser Fritzstudio aufgebaut zwischen Columbia Halle und Columbia Theater. In der Columbia Halle sind alle Soundchecks durch. Also Milliarden, Leoniden, Mavi Phoenix, Mavi Phoenix, Suki und auch Sido haben komplett die Bühne durchgecheckt. Und jetzt ist diese Bühne nochmal Schlafengang im Prinzip wie so ein, wie ist das da, die Dragons Lady von Game of Thrones. Die schlafen doch auch manchmal so, die Drachen da. So schläft jetzt gerade die Bühne hier in der Columbia Halle. Das gibt uns Zeit, nochmal eine wichtige Nachricht an euch weiterzugeben. Denn auch das Känguru, wenn wir schon 25 Jahre Fritz feiern, gehört ja zu diesem Sender dazu wie, ja, wie eigentlich? Naja, wie die Blutorange. Egal. Aber ich muss dazu sagen, ich sitze gerade in einem kleinen Fritzstudio, wo mich alle an. Ja, ihr könnt ja auch mal einen Vergleich einfallen. Ja. Auf jeden Fall. Wie die Kirsche auf der Torte. Genau, wie die Kirsche auf der. Wie die. Wie da, hör auf jetzt. Also auf jeden Fall, was ich euch erzählen wollte, ist, wir haben gerade erfahren, dass das Känguru, die Chroniken des Kängurus, werden verfilmt. Es wird tatsächlich einen Kinofilm geben mit dem Känguru. Also das linksradikale Känguru von Fritz bekommt eine Hauptrolle in eigenem Film. Wir wissen noch nicht, wer das Känguru spielt, ob es animiert wird, wie das Ganze passieren wird. Das werden wir in den nächsten Tagen rauskriegen. Aber hier schon mal die frohe Botschaft an diesem besonderen Tag, wenn wir mit euch den Fritz-Geburtstag feiern, dass auch das Känguru einen eigenen Kinofilm bekommen wird. Ist das nicht großartig? Ja! Seid ihr gut drauf? Ja! Also hier im Fritzstudio geht es 18.30 Uhr. Kurz nach 18.30 Uhr werden wir live in die Columbia-Halle schalten, die sich langsam Stück für Stück füllt. Ich bin selber schon ganz aufgeregt. Ich freue mich. Die letzten Tage sind an uns allen nicht spurlos vorbeigegangen. Hier sind die Radiofritzen am Nachmittag.